WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 31. August des Jahres 12 nach Christus. Der Geburtstag des römischen Kaisers Caligula. Kommen wir zum nächsten Fall. Es geht um einen gewissen Caligula. Geboren im Jahr 12 in Antium, gestorben im Jahr 41 nach Christus in Rom. Angeklagt wegen Inzest, Sadismus, Ausschweifung. Moment mal, Herr Staatsanwalt, was soll denn das? Das ist 2000 Jahre her, das muss doch längst verhandelt sein. Euer Ehren, Sie haben völlig recht. Caligulas Fall ist abgeschlossen. Er ist schuldig, eindeutig. Wir haben kistenweise Akten dazu. Mindestens 50 Biografien, über 100 Spezialstudien und Doktorarbeiten, sogar Filme und Romane. Und alle kommen zu demselben Ergebnis. Wenn Sie mich fragen, ist der Fall sonnenklar. Aha. Caligula war ein mordlustiger Sadist und vor allem ein Wahnsinniger. Ja, wunderbar, dann können wir die Akte ja gleich wieder schließen. Einspruch, Euer Ehren. Der Fall muss neu verhandelt werden. Und warum bitte sollen wir das tun, Herr Verteidiger? Es gibt neue Erkenntnisse. Nach 2000 Jahren? Richtig. Ein gewisser Professor Alois Winterling an der Humboldt-Universität in Berlin hat eine Biografie über Caligula vorgelegt. Das dürfte dann die 51. sein. Und damit hat er die Fachwelt ganz schön aufgerüttelt. Winterling hat ganz neue Gesichtspunkte aufgeworfen und behauptet, wir müssen den Fall Caligula neu bewerten. Ach ja? Wie kommt er denn darauf? Hören Sie ihn selbst zu dem Fall. Er stellt klar, Caligula war weder wahnsinnig noch ein Sadist. Meines Erachtens war es nicht. Das sind Berichte zeitgenössischer und vor allen Dingen späterer antiker Quellen. Und man kann an vielen Stellen nachweisen, dass diese Berichte denunziatorisch sind. Das heißt also, wenn man frühere mit späteren Quellen vergleicht, kann man feststellen, dass nachträglich eine Reihe von Dingen über ihn behauptet wurden, die offensichtlich erfunden worden sind und gegen ihn vorgebracht worden sind. Nun gut, dann müssen wir den Fall wohl tatsächlich neu verhandeln. Also von vorne. Sein eigentlicher Name lautet Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Warum steht denn hier überall Caligula? Das heißt Stiefelchen. Das können Sie heute auf jeder Internetseite nachlesen, die sich mit Sadomaso-Techniken beschäftigt. In dieser Szene kennt man Caligula nämlich sehr gut. Lassen Sie doch diese polemischen Bemerkungen, wenn ich bitten darf. Caligulas Vater war ein erfolgreicher Feldherr. Er ließ für seinen zweijährigen Sohn ein paar winzige Soldatenstiefel anfertigen, sogenannte Caliga. Und die römischen Soldaten nannten den kleinen Jungen dann liebevoll Caligula. Stiefelchen, wie der Kollege Staatsanwalt schon so überaus richtig übersetzt hat. Gut, gut, dann bleiben wir bei Caligula. Ich lese hier, dass die meisten antiken Schriftsteller nichts Gutes über ihn zu berichten hatten. Natürlich, es gab ja auch nichts Gutes über ihn zu sagen. Caligula regierte genau 4 Jahre lang, vom Jahr 37 bis 41 nach Christus. Aber was er in dieser kurzen Zeit angerichtet hat, ist furchtbar. Er hat die Senatoren gedemütigt und ließ reihenweise Menschen ermorden. Seine 3 Schwestern hat er geschändet. Und als ob das noch nicht reichen würde, hat er in seinem kaiserlichen Palast sogar ein Bordell eingerichtet. Wie man munkelt, um die Staatskasse mit Einnahmen zu füllen. Und zu allerletzt wird er nach einer schweren Krankheit auch noch wahnsinnig. Langsam, langsam. Also nun mal der Reihe nach. Mord, Inzest, Wahnsinn. Das ist ja ungeheuerlich. Und das soll jetzt alles nicht mehr stimmen? Was sagt denn der Gutachter Professor Winterling dazu? Das muss doch inzwischen erforscht sein. Das Problem war natürlich, glauben wir den Quellen, die da also allerhand negative Sachen berichten, oder glauben wir ihnen nicht? Und was ist, wenn wir feststellen, dass die antiken Quellen nicht korrekt sind? Wie gehen wir dann damit um? Das, was die moderne Forschung meines Erachtens zu einem Bild geführt hat, das ich nicht als korrekt bezeichnen würde, ist, dass man die Verhältnisse im Grunde zu modern gesehen hat. Also man hat die Vorstellung gehabt, dass es sich da in der römischen Kaiserzeit um einen modernen Staat gewissermaßen handelt und ein Kaiser, von dem dann solche Berichte existieren, der galt dann als verrückt. Und da liegt eben das Problem. Jahrhundertelang hat man die Berichte der Zeitgenossen kritiklos geglaubt und man hat nicht bedacht, welches Ziel sie verfolgen. Herrje, bei jeder mittelalterlichen Chronik weiß man inzwischen, dass sie tendenziös war. Warum sollte das denn in der Antike anders gewesen sein? Das, was ich im Gegensatz dazu versuche, ist eine Strukturbeschreibung dieser Zeit zu liefern, die in anderer Weise die Vermischung beispielsweise von politischen und sozialen Verhältnissen betont. Und vor diesem Hintergrund ergibt sich dann auch eine Möglichkeit, nicht nur die Denunziationen zurückzuweisen, sondern auch zu erklären, warum dieser Kaiser Caligula eigentlich so verhasst gewesen ist, seitens seiner Zeitgenossen. Klingt mir alles noch etwas theoretisch. Ist aber im Prinzip einfach zu verstehen. Caligula war nach Augustus und Tiberius erst der dritte römische Kaiser. Das Kaiserreich war also noch ganz jung. Es hat die Römische Republik aber nicht einfach abgelöst. Die alten Strukturen der Republik waren immer noch wirksam. Die Kaiser standen daher vor einem Problem. Das heißt, der Kaiser tat nach außen so, als sei er gar kein Kaiser, verhielt sich wie ein normaler Senator, nicht als wäre er nur der erste der Senatoren und entfaltete keine Pracht. Gleichzeitig aber hielt er die Macht in der Hand, baute seine Macht aus. Also er zeigt sein Kaisertum nicht und machte es dadurch akzeptabel. Und genau da ist der Knackpunkt. Caligula war nämlich der erste Kaiser, der dieses verlogene Spiel beendet hat. Und Caligula ist jetzt gewissermaßen genau das Gegenteil. Der zeigte sein Kaisertum und zwar auch gegen Widerstände. Das heißt, er durchbrach diese Doppelbödigkeit und diese Fassade, die die Kaiser vorher um das Kaisertum gelegt hatten. Und er brach damit auch mit dieser alten politischen Ordnung der Republik. Sehen Sie, Herr Staatsanwalt, dafür hat man ihn gehasst und verunglimpft. Die Chronisten haben ganz dreist wichtige Informationen weggelassen und so Caligulas Handlungen als verrückt dargestellt. Meinetwegen, das kann ja alles so sein. Aber das ist doch nicht das einzige Problem. Wie wollen Sie denn Caligula vom Vorwurf des Inzests freisprechen? Das ist doch eine unserer schwersten Anklagen. Was sagt denn der Gutachter dazu? Also interessant ist, dass dieser Inzestvorwurf, Caligula hätte seine Schwestern geschändet, das entspricht so dem klassischen Bild des Tyrannen, da kann man feststellen, dass das bei den zeitgenössischen Quellen nicht behauptet wird. Und das waren, wie etwa Seneca, Personen, die also unmittelbaren Zugang zu aristokratischen und auch höfischen Kreisen hatten, die es also hätten wissen müssen. Aber der Philosoph Seneca sagt gar nichts darüber. Nicht mal, als er über Caligulas Schwester Agrippina schreibt. Sie wissen, die war die Mutter von Nero und wahrlich kein unbeschriebenes Blatt. Und obwohl man ihr alle möglichen Verbrechen unterstellte, findet sich bei den Kennern des Hofes nichts von Inzest. Erst Sueton, der eine Biografie des Kaisers Caligula, wie auch anderer Kaiser, geschrieben hat, der ungefähr 100 Jahre nach dem Tod des Caligula schreibt, dort wird dann behauptet, er hätte also alle drei Schwestern geschändet. Und man weiß natürlich jetzt nicht, oder es ist schwer zu rekonstruieren, ob Sueton das selber jetzt erfunden hat oder ob er solche hassverzerrten Berichte von Zeitgenossen nach dem Tod des Caligula benutzt hat, um diese Informationen zusammenzuführen. Sueton hat eine ganze Reihe von Kaiserbiografien geschrieben. Auf seine Berichte stützen sich auch die meisten Anklagen gegen Caligula. Aber der gute Sueton hat vieles davon erfunden. Das ist auch schon länger bekannt. Nicht wahr, Herr Staatsanwalt? Ja, schon möglich. Aber dann haben wir immer noch die Sache mit dem Wahnsinn. Sie können doch nicht abstreiten, dass Caligula wahnsinnig war. Euer Ehren. Er wollte sogar sein Lieblingspferd zum Konsul ernennen. Was? Ein Pferd? Ja. Der war wohl wirklich nicht ganz richtig im Kopf. Professor Winterling, was sagen Sie denn dazu? Ja, das ist eine der berühmtesten Handlungen von ihm, die auf den ersten Blick nun wirklich zeigt, dass er wahnsinnig gewesen ist. Nicht, sowas kann man nicht machen. Aha. Also doch, wahnsinnig, sag ich doch. Also bitte, lassen Sie ihn mal ausreden. Es war nämlich in einer Phase, wo kurz zuvor die erste Verschwörung gegen ihn stattgefunden hatte. Verschwörung? Welche Verschwörung? Ein Mordkomplott. Daran waren sogar Caligulas Schwestern beteiligt. Das waren die Konsulare, also die ehemaligen Konsuln im Senat, die hatten gegen ihn eine Verschwörung initiiert. Und als Reaktion auf diese Verschwörung kommt diese Geschichte mit dem Pferd. Was hat denn das Pferd damit zu tun? Es wird dann berichtet, dass er sein Pferd eine neue Domus, also ein Palast gebaut habe, dass er seinem Pferd einen Haushalt ausgestattet habe mit umfangreichem Personal, mit kostbarem Hausrat, damit die im Namen des Pferdes empfangenen Gäste auch gut bewirtet werden konnten, standesgemäß. Und dann habe er vorgehabt, das Pferd auch zum Konsul zu machen. Na bitte, der Mann war irre. Der Hintergrund ist jetzt, wir wissen aus anderen Berichten dieser Zeit, dass die Senatoren, und zwar gerade die vornehmsten, die Konsulare, weil ihre reale Macht durch das Kaisertum abnahm, dass die jetzt umso mehr in Pracht miteinander wetteiferten und auch mit dem Kaiser konkurrierten, indem sie sich geradezu ruinierten und ihre Haushaltung immer größer gestalteten, immer prachtvoller machten, goldenes Tafelgeschirr hatten und ähnliches. Und das Pferd? Das heißt, wenn der Kaiser jetzt seinem Pferd eine Domus aufbaut und ihm das Konsulat gibt, dann ist das Ganze eine bösartige Karikatur aristokratischer Lebensinhalte. Das ist der Sinn der Sache und es ist völlig klar, dass das von den Zeitgenossen auch so verstanden worden ist. Es wird dann eben von späteren zum Teil so dargestellt, als ob es eben ein Zeichen sei von Verrücktheit. Und damit haben wir jetzt den Wahnsinn vom Tisch? Ja, keiner der Zeitgenossen hat Caligula für wahnsinnig gehalten. Man hätte einen geisteskranken Kaiser ja auch beseitigen, absetzen oder einsperren können. Aber das hat man eben nicht. Caligula war sicher kein Menschenfreund, aber er hat den Finger in die Wunde gelegt und die Dinge beim Namen genannt. Im Jahr 39 schlug dann ja auch die Stunde der Wahrheit, als Caligula eine berühmte Rede im Senat hielt. Und Caligula ist jetzt der Erste, der diese Macht offenlegt und auch den Konflikt, der zwischen Kaiser und Aristokratie latent immer da war, den auch offen benennt. Und in dieser Rede hat er eben den Senatoren offen vorgeworfen, dass sie ihn hassen und nach seinem Tod streben. Nach der Verschwörung war das ja auch nicht unplausibel. Aber das Besondere war jetzt, dass er offen eine Alleinherrschaft propagiert. Sowas hat es vorher eben noch nicht gegeben, weil diese Alleinherrschaft, dieses Kaisertum eben insgesamt in dieser ganzen Aristokratengesellschaft halt auch nicht akzeptiert war. Und deshalb kam es zu zwei weiteren Verschwörungen gegen Caligula. Danach musste er seine Feinde töten lassen. Er konnte ja niemandem mehr trauen. Verstehe. Aber wir haben hier noch den Anklagepunkt Bordell auf dem Palatin. Das war natürlich ein Witz. Caligula hat einzelnen Senatoren erlaubt, mit ihren Familien im Kaiserpalast auf dem Palatin zu leben. Das war eigentlich eine Auszeichnung, die wollte aber gar keiner haben, weil man sich dort wie eine Geisel gefühlt hat. Noch dazu, weil man dafür auch noch Geld zahlen musste. Wir haben verschiedene andere Beispiele, dass Caligula so zynische Witze gemacht hat. Und wenn er da die ganzen Frauen und Knaben sozusagen auf dem Palatin hat und die ihm viel Geld einbringen, dann wäre es denkbar, dass er da auch einen entsprechenden Witz gemacht hat, den der Sueton dann wörtlich nimmt. Das haben wir bei dem Sueton öfter, dass Witze des Kaisers, die ganz offensichtliche Witze waren, ernst genommen werden und damit so getan wird, als ob er jetzt verrückt sei in dem, was er tut. Wie soll ich denn jetzt ein Urteil über Caligula fällen, wenn er doch weder ein Sadist noch ein Wahnsinniger war? Professor Winterling, was meinen Sie dazu? Ein Zyniker auf jeden Fall. Heute würde man vielleicht sagen, der dekonstruiert eigentlich diese aristokratische Welt, die ihn umgibt. Und Caligula ist ja am Ende von einer Intrige seiner engsten Umgebung, seiner Vertrauten am Hof, umgebracht worden. Insofern eine gewisse Einsamkeit auch, aber ich würde sagen eher ein Zyniker mit einem zynischen Humor. Also, ich fasse mal zusammen. Kein Bordell, kein Inzest, kein Sadist, kein Wahnsinn. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Vielleicht vertagen wir den Fall lieber. Auf ein Jahr mehr oder weniger kommt es ja jetzt auch nicht mehr an. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de